Zufrieden damit, dass sich wenigstens Schwester Sophia ihrer kleinen Gruppe angeschlossen hatte, erreichten die beiden Mädchen rechtzeitig zum Abendessen das Mayfield-Pensionat. Nachdem sie Beth und Emma in groben Zügen von dem Nachmittag berichtet hatten, setzten sie ihre Erzählungen auf dem Zimmer der jüngeren Mädchen fort und versuchten sie von einer Mitwirkung an der mitternächtlichen Aktion zu überzeugen. Auf keinen Fall. Ich werde mich nicht an diesen schrecklichen Sachen beteiligen. Wenn Emma nicht mitmacht, komme ich auch nicht mit. Beth, Emma, es geht nicht ohne euch. Wen sollen wir denn sonst fragen? Vielleicht Mr. Bradley oder Miss Walsh. Jetzt seid nicht so zickig. Ich dachte, wir wären Freundinnen. Aber es ist bestimmt gefährlich. Von dir, Beth, hätte ich etwas ganz anderes erwartet. Vor allem nach dem, was wir alles zusammen durchgemacht haben. Gestern Nacht wolltest du noch unbedingt mit. Ja, na gut. Dann muss Emma aber auch mitkommen. Ich weiß nicht, ich bin nicht so mutig wie ihr. Und dieser Mr. Sikorski ist komisch. Bitte, du kannst auch eine Woche meine Hausaufgaben abschreiben. Ich soll bei dir abschreiben? Ich will mir meine Noten doch nicht verderben. Das war auch nur eine symbolische Geste, du Streberin. Und kommst du nun mit? Gib dir einen Ruck. Emma. Emmeline. Ja, aber hört auf, mich so zu nennen. Ich komme ja mit.